Hallo, hier ist Daniel Ginzek und ihr hört das Wölferadio. Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1! Schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat by Nort in the complete defense. Brilliant stuff! All is gone in for the goal of the season! Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Wölferadio. Ja, hat richtig gut getan, die Nummer da in Paderborn, 4-2 gewonnen. Und das werden wir aufarbeiten, hier nochmal im Wölferadio drüber sprechen, was es auch bedeutet für die kommenden Partien, aber auch um die Situation rund um Trainer Oliver Glasner. Und dann sprechen wir natürlich auch über das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag. Da habe ich wieder meinen Experten hier für die Fortuna zu Gast und das ist der TV-Journalist Benny Monreal. Das war wichtig. Chance für Daniel Ginzek, der zieht, oder? Der zieht ab! Da ging es rasend schnell für den VfL Wolfsburg. Und jetzt laufen alle hin zum Torschützen. Super gespielt, da durch die Zentrale. Und Xaver Schlager bedient. Daniel Ginzek, der geht noch 2-3 Meter nach rechts. Fast von der Ecke des 5-Meter-Raums zieht er ab und lässt da Zingerle keine Chance. Mann, da ging es rasend schnell. Da wussten wir gar nicht so schnell, wie uns geschah, wie die Wolfsburg den Ball erobern konnten. Und jetzt nutzen sie die Unterzahl der Paderborner, denn das Tor fiel dann logischerweise auf der linken Seite, dann auch, wo die Paderborner in Unterzahl waren. Ja, und dann nutzen wir die Gelegenheit und dann hauen wir das Ding rein in der 40. Minute hier. 2-1 für den VfL. Und jetzt hüpft der gesamte Wolfsburger Fanblock. Das ist natürlich eine geile Geschichte und gut für Selbstvertrauen hier, das Spiel schon mal so gedreht zu haben. Super sauber, Ginzek. Ja, so hat es sich angehört bei Wölferadio Arena Live. Das 2-1 von Daniel Ginzek. Ach, endlich mal wieder ein schönes Gefühl. 4-2 gewonnen, auswärts. Schwieriges Spiel in Paderborn. Sorgt wieder für ein gutes Gefühl und das möchte ich heute teilen und natürlich das Spiel nochmal aufarbeiten. Mit meinem heutigen Gast, wieder von meiner Kitchen Gang, mal zu Gast hier beim Wölferadio. Das ist Wolfsburg-User Wolle Grün. Grüß dich, Wolle. Ja, grüß dich, Lenny. Danke für die Einladung. Ja, du stehst ja auch mal Gewehr bei Fuß, um hier die Spiele mit mir zu analysieren. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, da hier dann auch die Zeit zu erübrigen. Deswegen da vielen Dank. Ja, wie geht's dir mit dem 4-2? Gut, gehe ich mal von aus, ne? Ja, mir geht's gut. Also das Spiel war ein bisschen aufregend. Also zwischendurch hatte ich so ein paar sehr emotionale Momente. Aber an sich... Im negativen Sinne, oder? Ja, da kommen wir ja noch zu. Aber jetzt ist ja eine gute Stimmung. Jetzt bin ich froh, auf die Tabelle zu gucken, dass wir uns da ein bisschen bewegt haben. Und ja, ich bin gut drauf. Was war für dich ausschlaggebend? Also jetzt mal von der roten Karte aus abgesehen, weil ja. das war ja so ein bisschen Diskussionsstoff auch drumherum in der Partie. Ja, wenn Paderborn nicht Platzverweis gehabt hätte, dann wäre es doch viel schwieriger geworden. Oder aber auch, ja, jetzt haben wir ja gewonnen, aber es war nicht souverän genug. Wie geht es dir insgesamt mit dieser Gemengelage? Ach, das ist immer das Gleiche. Wenn so eine vermeintlich strittigen Aktion, obwohl das war für mich eine ganz klare Tätigkeit, kommen wir sicherlich später nochmal kurz drauf, aber es war eine Tätigkeit, wenn die gepfiffen wird, dann sind es halt 10 Leute. Wenn ich aushole und einem an der Schulter treffe, dann bin ich zu 10. Und wenn ich das nochmal mache und zwar einem in eine Weichteile greife, dann hätten sie auch zu 9 sein können. Dann ist das der Grund, warum sie verloren haben. Der Grund ist, weil die Spieler sich halt nicht regelkonform verhalten haben. Ich setze sogar noch einen drauf, die Blutgrätsche von Strohdiek gegen Steffen, ja, in der zweiten Halbzeit. Das wäre sogar noch die dritte rote Karte gewesen. Ja, gut, also einmal. Ja, Bougie hätte auch fliegen können. Also es ist halt immer es ist eine Tatsache, eine Entscheidung, die dann später vom Videobeweis nochmal geklärt wurde. Also für mich auch ein völlig komisches Bild, dass einer eine Tatsachenentscheidung dann sich nochmal anguckt. Ja, beim Platzverweis ist das regelgerecht, ob es jetzt eine rote Karte war oder nicht. Aber in dem Fall, weiß ich gar nicht, warum der VAR da eingreift, weil der Schiedsrichter hat es ja schon richtig bewertet gehabt. Ja. So, warum sagt er dann nochmal, guckst dir nochmal an, ob du da richtig gelegen hast? Also wenn, dann bitte doch nur bei einer klaren Fehlentscheidung. Eine klare Fehlentscheidung war es nicht. Ja. Insofern, gut, also die Schiedsrichterleistung sowieso eher durchwachsen, möchte ich mal sagen. Wir haben keine klare Linie drin gehabt. Mhm. Aber natürlich, der VfL profitiert trotzdem. Was hat der VfL auch besser gemacht, als in den beiden Auftaktpartien, wo du verloren hast, sagen wir es mal so? Ja, sie haben sich, sie waren effektiv. Ne? Sie haben das ist ein gutes Stichwort. 4 Tore haben sie geschossen, 9 oder 10 Versuche haben sie dafür gebraucht. Das ist ja für unsere Verhältnisse eine super Statistik. Genau, 9 Torschüsse und davon 4 Tore, das ist schon ordentlich. Und ich meine, wenn man sich überlegt, gegen wen war das vorletzte Spiel, wo wir 20 Torschüsse hatten und ein Tor Hertha, das muss man sich dann mal so vor Augen führen, dass wir uns jetzt nicht beklagen dürfen. 4 Tore mit der, also über knapp 50% Quote. Ne? Also das. Auf das Thema System etc. und Aufstellung kommen wir gleich nochmal genauer. Ich will aber noch sozusagen eine positive Personalie herausheben. Und das ist ja, weil ging vielleicht dem einen oder anderen auch so vorm Spiel, Ausfall Wout Weghorst ist jetzt nicht einfach so zu kompensieren. Dann kommt Daniel Ginzek und macht 2 Butzen. Das gibt doch auch zur Hoffnung Anlass, sagen wir es mal so, dass es auch vielleicht dann kontinuierlich besser werden könnte, insgesamt was das Spiel nach vorne angeht. Ja, Ginzek ist halt ein Abschlussspieler. Ne? Der ist teilweise unauffällig, er war ja auch nicht so ganz zufrieden mit sich. Aber er ist halt ein Abschlussspieler, der braucht eigentlich nicht viele Chancen, obwohl er gleich zu Beginn eigentlich ein ziemlich dickes Ding liegen ließ. Aber da gefällt er mir halt, dass er halt ein robuster Stürmer ist, der jetzt nicht unbedingt der Kopfballstärkste ist, dafür aber einen super Abschluss, guten Schuss. Und das hat er jetzt 2-mal gezeigt, auch vor allen Dingen abgeklärt. Beim 2. Tor, da fand ich ihn geil, wie er dort einfach nochmal kurz gewartet hat, sich dann die Ecke ausgeguckt hat und dann gnadenlos versenkt. Ja, eiskalt, als Stürmer, ne? So wie es auch sein muss. Und das spricht auch dafür, dass da die Birne eigentlich auch klar ist, weil sonst machst du da vielleicht einen überhasteten Abschluss oder sonst irgendwas, sondern das war abgeklärt, das war ruhig, mit einer Selbstverständlichkeit auch, den mache ich jetzt auch rein. Ja, so, das ist dann wirklich cool, weil, und müssen wir uns nicht, sag ich mal, großartig, müssen wir nicht großartig drum herum reden, in der Saison, Europapokalsaison, wo er dann zusammen mit Weghorst und Memedi auf H10 und so gespielt hat, da waren die drei ja auch mega torgefährlich. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass wenn die beiden fit sind, dass das jetzt, also Weghorst und Ginzek vorne, dass das jetzt irgendwie eine Schwächung wäre, sondern im Gegenteil, wir hätten da eine richtige, gute Gelegenheit, eine gute Möglichkeit, da vielleicht dann auch offensiv noch mehr Akzente zu setzen. Ja, und Memedi hat mir auch ganz gut gefallen. Der hat auch gute Akzente gesetzt. Der ist auch heiß, das hat man schon gegen Berlin gesehen. Also im Großen und Ganzen habe ich diese ganze Aufregung der letzten Wochen ganz ehrlich nicht verstanden. Natürlich nüchtern auf die Zahlen geguckt, kann man Kritik üben, war nötig. Aber da gleich wieder den Trainer in Frage zu stellen, aber das ist man von mir gewohnt. Da bin ich nicht der Schnellste, was Trainerauswürfe betrifft. Kommen wir auch nochmal zu, weil es ja auch nicht nur um den Trainer ging, sondern auch um den Sportgeschäftsführer gleich mit, ja, in der Diskussion nach den Äußerungen auch im Doppelpass in der vergangenen Woche. Aber Daniel Ginzek, weil er 2 schöne Tore gemacht hat, da ja, gehen wir natürlich auch nochmal jetzt drauf ein bei Wölfe Radio Arena Live. So hat es geklungen, dann am Sonntag in Paderborn. So, Daniel Ginzek, Spudini, Jérôme Roussillon, der verlangt direkt in den Strafraum. Da sieht er Renato Steffen, komm, Kopfballablage auf Sarah Schlager, da Daniel Ginzek, zieht ab, Tor für den VfL Wolfsburg! 3:1, Tor von Daniel Ginzek, der gar nicht richtig jubelt. Aber warum denn nicht, Daniel? Sein Schritt noch weh. Der weiß ich nicht, was da ist, aber der sieht eher so aus, als würde er sich ärgern. Aber was war das für eine tolle Aktion vom VfL Wolfsburg. Die erkämpfen sich das Leder in der Vorwärtsbewegung der Paderborner. Und dann wird Jérôme Roussillon hier links auf die Reise geschickt. Der Franzose bringt das Leder rein. Xaver Schlager legt sozusagen, ja, will ablegen. Und dann ist es Renato Steffen, der den Ball letztendlich dann weiterleiten kann zu Daniel Ginzek, der aus 6 Metern überhaupt kein Problem hat, den Ball rechts im Tor unterzubringen und überhaupt nicht gejubelt hat. Das müssen wir echt nochmal hinterfragen, warum er das Tor nicht bejubelt hat. So, also ganz lecker, ja, muss ich halt reinmachen. Das ist mein Job. Ja, ist mein Job. So sah das aus. Ja, schönes Ding da von Daniel Ginzek. Wolle hat es ja auch gerade ordentlich beschrieben, wie überlegt er das gemacht hat. Der Jubel danach oder der ausbleibende Jubel ist natürlich so ein Thema gewesen. Wir hören uns mal an, was er hinterher in der Mixzone bei Malta am Mikrofon dann auch gesagt hat dazu. Ja, ich war ein bisschen sauer im Spiel, aber das kommt ja dazu. Das gehört ja dazu im Spiel. Ja, dass ich schon ein paar Dinger drin hatte, auch kurz nach der Halbzeit und so, das fuchst mich am meisten selber, ist klar, aber ja, muss man dann auch akzeptieren. Ich war auch lange raus. Ich versuche wieder auf die 100% zu kommen. Natürlich tun mir die 2 Tore auch gut. Das ist klar, die nehme ich natürlich gerne mit und den Sieg natürlich auch nach langer Zeit oder mit Köln dann das zweite Startelf oder zweite Startelf-Einsatz. Ja, deswegen freue ich mich. Hat gegen Köln auch scheiße gespielt, muss man so sagen. Und heute mache ich die 2 Tore. Das ist der Held, so ist halt Fußball. Und deswegen, ja, gebe ich weiter Gas jetzt, um das nächste Woche zu bestätigen. Ich glaube, dass uns der Trainer nichtsdestotrotz gut eingestellt hat. Die Co-Trainer haben uns super eingestellt auf Paderborn. Wir reden viel, wir sprechen viel, wir versuchen viel gemeinsam auf Platz zu arbeiten. Und letztendlich glaube ich, ja, ist egal am Ende, wer da draußen steht. Wir hoffen, dass lange noch Oliver Glasner es nicht falsch versteht. Aber wir auf dem Platz sind gefordert. Und das haben wir heute probiert umzusetzen. Wie gesagt, der Trainer stellt uns gut ein. Und deswegen ist für uns als Mannschaft da keine Diskussion oder brauchen wir da über keine Diskussion reden. Ja, krasse Worte, Wolf. Ja, Wolfgang. Absolut. Das ist schon nicht so. Also wenn ein Spieler so hingeht und dann so in Anführungsstrichen so selbstkritisch ist, was heißt das für dich? Also ist das so oder muss er das auch sagen, um da auch den Trainer aus der Schusslinie zu nehmen, nach dem Motto, kann jeder an der Seitenlinie stehen, wichtig ist, dass wir und ich war schon unzufrieden mit meiner Leistung und so. Also wie ordnest du das ein, so eine Aussage? Ich glaube, ich ordne das zum einen so ein, dass er von seiner Leistung halt echt auch angenervt war und er will noch weiterkommen, er fühlt sich noch nicht bei der Leistung, die er liefern kann. Und ich höre so ein bisschen nicht Frust raus, aber so ein bisschen Wut, weil er sich denkt, ein Stück weit sind wir als Mannschaft stärker als das, was uns die letzte Zeit so nachgesagt wurde. Und er will jetzt endlich, dass wir, Die wollen das zeigen, meinst du? Die wollen es zeigen, so, ne? Sonst wäre ein Stürmer, der zwei Tore schießt, nicht angenervt. Vor allem überhaupt mal wieder trifft, ja, nach so einer langen Zeit. Das ist ja jetzt nicht so, dass man, also da bist du normalerweise eigentlich richtig, ne, griffig und sagst, griffig. Ja, geil, klappt wieder und da geht es dann emotional auch aus dir raus, aber in dem Moment der total cool und offensichtlich auch mit der Begründung, ja, nicht zufrieden, auch mit der eigenen Leistung, das alles auch kritisch zu hinterfragen. Ja, ich meine, machen wir uns mal nichts vor, ne, also 9. Platz, ja, mit 7 Siegen, 7 Niederlagen, das haben, glaube ich, sich auch die Spieler oder auch die Verantwortlichen nicht so vorgestellt. Ne? Gerade weil wir im Oktober noch Tabellenzweiter waren. Ne? Also wir waren ja eigentlich... weit oben, haben einen super Start hingelegt, haben auch gute Spiele gemacht. Und dann ist innerhalb von 6-8 Wochen eine Riesenunruhe reingekommen, Systemwechsel, alle werden nervös. Und naja, es war eine gute Antwort erstmal, das ist jetzt... Noch nicht die Sahne auf der Torte, aber es ist zumindest schon mal ein guter Boden. Ja, nee, das möchte ich auch an dieser Stelle nochmal unterstreichen. Also so dramatisch, ja, so zwei Auftaktniederlagen auch vielleicht sein mögen und auch gerade gegen, dass das Gegner waren, die aus der unteren oder hinter dir letztendlich auch stehen, dass man da dann letztendlich die Spiele noch vergeigt hat. Ja, aber genauso wenig ist jetzt alles gut, nur weil du 4-2 gegen dezimierte Paderborner gemacht hast. Also die Mannschaft muss zwingend nachlegen, gegen Paderborn gespielt hast, 4-2. Also die Mannschaft muss nachlegen gegen Düsseldorf am Samstag, sonst ist das nicht besonders viel wert, was du da in Paderborn gehabt hast. Ne? Genau, und bei aller Lobjudelei. Lobjudelei. Jodelei ist was anderes. Jodelei. Ist es immer noch so, dass wir das ganz nüchtern betrachtet auch sagen müssen, dass das Spiel nur wirklich jetzt auch kein, trotz des guten Ergebnisses war es ja bis zum Platzverweis schon ein bisschen überschaubar. Danach kamen wir trotzdem nicht so richtig in die Zweikämpfe, haben immer noch viel zugelassen, was ich von der Mannschaft halt anders erwartet hätte, dass die da abgeklärter spielen und nicht immer nur reagieren auf Anschlusstreffer, sondern auch wirklich dann mal einfach abgeklärter gespielt haben. Ja, aber wie ist das denn auch zu erklären? Ich meine, das wird angesprochen seit Wochen jetzt. Und du kriegst in den letzten Spielen nach Standardsituationen die Butzen rein. Das erste Tor in Paderborn, die erste Ecke ist schon wieder ein Standardgegentor. Wie kann das sein? Also das ist dann der Wurm drin? Ist das eine Kopfsache? Haben die nicht richtig zugehört im Training? Weil offensichtlich ist ja nicht nur angesprochen worden, sondern muss ja irgendwie trainiert worden sein, dass du dich da besser verhältst. Wie ist sowas zu erklären? Ich habe jetzt mal eine Theorie, die ich nicht belegen kann, aber das ist mein Bauchgefühl. Das können ja die meisten immer nicht. Wir haben den Brooks und den Knoche zum Beispiel. Letzten in der Hinrunde waren das mit die stärksten Innenverteidiger. Ja, wir haben diese Verteidiger ein bisschen auseinandergerissen. Warum er Brooks rausnimmt, ist mir für mich ein Rätsel. Das ist eine Kante, das ist ein bombenstarker Spieler. Gegen Köln hat Tisserand gepatzt, aber Brooks bleibt... fliegt aus dem Kader. Das sind so Sachen, das muss ich wirklich am Glasner da mal kritisieren, dass er da hinten mir zu viel rumgewurschtelt hat. Aus einer sehr stabilen Defensive, sehr gute Innenverteidiger mit sehr guten Zweikampfwerten, mit sehr guten Kopfballwerten. auseinanderreißt und dann hast du, ja, beim zweiten Gegentor, da sah unsere Innenverteidigung auch nicht toll aus. Das ist klar, es ist ein neuer Spieler, der Pogracic. Aber will ich ihm auch nicht jetzt speziell ankreiden, weil das sind Dinge, die kann er noch nicht wissen nach viermaligem Training. Aber ich war schon ein bisschen überrascht, dass er eigentlich eine stabile, funktionierende Abwehr auseinanderreißt. Ich werfe nochmal was anderes mit rein, weil, also wenn du so oft wechselst, gerade bei der Innenverteidigung, und Brooks war ja gegen Köln auch ein Risikofaktor, hat jedenfalls auch nicht gut gespielt, was das halt angeht. Ich glaube einfach, dass nicht ganz klar ist, wer da tatsächlich die Leistung bringt. Also deswegen muss Glasner auch rotieren. Also ich sehe jetzt nicht, dass da sich ein Innenverteidiger massivst in den Vordergrund gespielt hätte, mit Ausnahme jetzt wieder durch die letzten beiden Partien Robin Knoche, der wieder sehr stabil gewirkt hat insgesamt. Also Knoche sowieso, unabhängig von allen Kritikern und allem, ist für mich der konstanteste aller Innenverteidiger, die wir die letzten 10 Jahre hatten, gefühlt. Also der spielt immer konstant, der spielt immer das, was Robin Knoche kann, das spielt er auch. So, und das, du kriegst, was du erwartest, ja. Und diese Personalie an sich ist für mich sowieso ein Thema, worüber man sich separat unterhalten könnte, weil einen Knoche muss man verlängern, weil der so konstant spielt wie kaum ein anderer. So, dann hast du noch einen Brooks und einen Tisserand, die beide samt Brooks für mich eine Kante. Tisserand ein guter Ergänzungsspieler, gerade in der Dreierkette war er stark. Und und jetzt kaufst du noch 9 dazu, was ja auch in Ordnung ist, wenn Bruma geht. Aber genau, die Hierarchie ist nicht klar. Ein Knoche wird nicht verlängert. Das heißt, keiner weiß, wie man so einen Spieler auch vom Standing und vom Ranking in der Mannschaft sieht, wenn der auch immer nur so mal drin und mal draußen ist, obwohl ich die Leistungsschwankungen bei ihm nur beim besten Willen nicht sehe. Jetzt hast du aber eine Sache ganz interessant angesprochen, Stichwort Dreier- und Viererkette. Jetzt haben wir wieder das System geändert, nämlich mal auf eine Raute, vorne dann mit Steffen und mit Ginzek gespielt gegen Paderborn. Erkennst du, nachdem wir jetzt ja wirklich fast alles durchgehabt haben, also es fehlt ja nur noch, dass wir 4-2-4 oder 5-2-3-1 spielen, ja, also weiß ich was, es gibt nicht mehr so viele Varianten, die wir da noch irgendwie reinbringen können. Was hat diese ganze Systemdiskussion gebracht, beziehungsweise was ist dann auch jetzt endlich deine Quintessenz daraus? Was siehst du denn jetzt? Also was soll man denn spielen? Es hat doch eher bei allen eher zu Verwirrung geführt, was da jetzt gemacht. Also ohne klare Linie insgesamt. Gucken wir uns die erste Hälfte der Hinrunde an, wo wir bis September, Oktober wirklich oben mitgespielt hatten. Wir waren stabil in der Defensive, waren jetzt natürlich nicht ein Feuerwerk an Toren abgerissen, aber wir waren stabil in der Defensive und haben vorne effektiv unsere Tore gemacht. Dann sind uns natürlich auch ein paar Leistungsträger weggefallen, Ginczek sowieso, Schlager weg, etc. Dann kam ein kleines Loch, dann wurde dann experimentiert mit einer Viererkette. Gerade jetzt zum Schluss wurde ja erst mit der Viererkette experimentiert. Wir spielen uns mehr Chancen raus, wir sind vorne ein bisschen schöner anzusehen, aber hinten sind wir unsicher. Wobei, das hat nichts mit einer Drei- oder Viererkette zu tun, dass wir aus Standards Tore kassieren. Das ist für mich, das kann nicht das System sein. Das heißt, meine Quintessenz ist, ich würde die Viererkette hinten halten, weil das Spiel dadurch irgendwo offensiv schöner anzusehen war, ist mein Eindruck. Und jetzt musst du aber diese Viererkette, ob du jetzt 4-4-2 oder 4-3-3 spielst, musst du jetzt dann wirklich konsequent aber auch dabei bleiben. Also ich wäre Viererketten-Sympathisant. Stell eine Zusatzfrage, weil ja, es ist zumindest so interpretiert worden, Jörg Schmadtke im Doppelpass, Stichwort, wir müssen uns resetten, hat ja auch gesagt oder sich zum System geäußert, dass man vorne mit den drei Spitzen nicht so torgefährlich geworden ist. Jetzt waren es 2 Spitzen, also mit der Raute, und wir haben 4-2 gewonnen. Erstens, die erste Frage, hat er jetzt Glasner in seinen Bereich reingequatscht? Also sprich, hat sich der Trainer belatschern lassen, weil der Geschäftsführer sagt, du, wir müssen mal das System ändern. Das ist passiert und dadurch, Anführungsstrichen, zumindest 5 Ergebnisse gewinnst in Paderborn. Oder ist es etwas, wo du sagst, das wäre sowieso fällig gewesen. Also da wäre der Trainer auch alleine drauf gekommen. Ja, ich finde, wenn ich jetzt mal das Paderborn-Spiel rausnehme und mir mal das Hertha-Spiel angucke, wo wir auch mit dem 4-3-3 gespielt haben, ich der Meinung, ne? Genau. Haben wir 4-3-3 gespielt. Wir haben uns 20 Torchancen rausgespielt. Wir haben uns 2 Gegentore kassiert, die eigentlich auf individuellen Fehlern basierten und nicht auf dem System. Dort hatten Babu im Prinzip zweimal, wenn ich das richtig entsinne, wir waren an dem Tag gut drauf im Stadion, deswegen an manches, nein. Gehört dazu. Ja, deswegen lade ich dich als Experten hier auch immer wieder mit ein, weil du ja nichts gesehen hast. Ja, ja, genau. Nur vom Hören sagen. Nein, natürlich nicht. Wie ist das Spiel ausgegangen nochmal? Das Spiel ist 2-1 ausgegangen und in der letzten Minute haben wir uns dann noch ein Ding kassiert. Okay, es waren eher individuelle Fehler, denn wir haben im Prinzip gegen Berlin nicht viel zugelassen. Und wir haben im Prinzip gegen Berlin wenig Effizienz gezeigt. 20 Torschüsse, worüber beschweren wir uns? Und später fordert man dann den Kopf vom Trainer. Ich begreife es nicht. Also aber nochmal die Nachfrage dazu. Entschuldigung. Ja. Ist es tatsächlich so, dass Schmadtke bei Glasner reingequatscht hat? Und was sagt das dann aus über das Standing vom Trainer? Weil das haben ja auch alle zugegeben unter der Woche, das war schon sehr unruhig. Und wenn das schon geäußert wird, dann heißt es, da hat es richtig geknallt hinter den Kulissen. Wenn man das schon so zugibt. Und das waren alle ein bisschen verunsichert, was die Situation angeht. Also wie siehst du dann auch die Stellung von Glasner? Insbesondere auch und vor dem Hintergrund, dass trotz des Sieges in Paderborn auch ganz, ganz viele im Umfeld, aber auch im Wolfsblock, dann sagen, ja, das funktioniert trotzdem nicht mit diesem Trainer. Wir müssen da schon über was anderes nachdenken. Ja, bei Schmadtke weiß man ja nie so recht. Ne? Der sagt ja immer ruhig, Brauner. Und im Hintergrund kam er mit Labbadia auch noch, waren da auch so ein paar Sachen, die nicht so richtig geklappt haben. Ich weiß das nicht. Ich kann den Schmadtke an der Stelle schlecht einschätzen. Meine Vermutung ist, er wollte nochmal aufrütteln. Er wollte vielleicht dem Trainer auch nochmal ein bisschen Feuer unterm Hintern machen, weil es ist schon auffällig, dass wir gegen Köln 70 Minuten nichts mehr auf den Platz gekriegt haben. Es war auch gestern auffällig, also am Samstag auffällig, dass wir gegen eine dezimierte Mannschaft mit einer 3-1-Führung trotzdem ganz viele Zweikämpfe verloren hatten. Und vielleicht wollte er damit so ein bisschen auch noch fokussieren. Ich glaube nicht, dass er ins System reinsprechen wollte, weil ob du 4-3-3 oder 4-4-2 spielst, das ist ja dann an der Stelle eigentlich egal. Glasner hat ja selber gemerkt, dass die Dreierkette zum Schluss nicht mehr funktioniert hat. Deswegen ging er jetzt auf die Viererkette. Das ist... Ja, das, ich frage in die Richtung, nicht, dass er ist, wie ist sein Standing? Ja, also ist jetzt, das muss man jetzt auch mal klar sagen, also gegen den Trainer hat die Truppe nicht gespielt, nein, gegen Paderborn. Also das kann man wirklich auch mit dem Nackenschlag am Anfang, da gingen jetzt nicht die Köpfe runter, mit dem Gegentor, sondern da hat man dann auch gleich dann wieder gegengehalten und so und auch den Ausgleich dann auch erzielt. Also es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hatte, da spielt jetzt eine Truppe, die versteht nicht, was der Trainer will und hat auch keinen Bock, mit dem irgendwie zu arbeiten. Das hat den Eindruck hatte ich jetzt nicht. Ja, sein Standing ist Schmadtke-like. Also ich kann es nicht richtig sagen, ob sein Standing extrem hoch oder niedrig ist, weil Schmadtke grundsätzlich sich ja immer sehr bedeckt zu diesem Thema äußert. Ich glaube nicht, ich glaube, er wollte nur aufwecken. Ich glaube nicht, dass er an seinem Stuhl rüttelt. Wobei natürlich schon es überraschend war, dass sogar Spieler da von sowas gesprochen haben, mit zu Trainerdiskussionen äußern wir uns nicht. Das hat mich schon ein bisschen überrascht. Ja, also auf jeden Fall ist jetzt wahrscheinlich gut gewesen, der Sieg in Paderborn, da so ein bisschen Ruhe vielleicht reinzubekommen, zumindest in der Woche. Wie gesagt, sollte das gegen Düsseldorf klappen, dann bist du wieder relativ ruhigem Fahrwasser. Wenn nicht, dann hast du die Diskussion nochmal von vorne. Aber du hast es angesprochen, Stichwort Zweikampfquote, die war ja nicht so gut in den vergangenen Spielen mitunter, aber gegen Paderborn war sie zumindest ausgeglichen. Passquote 75%, deutlich mehr Ballbesitz, ja, weil du auch einer mehr warst, das ist auch okay. 118 Kilometer ist man gelaufen, das ist ein guter Wert für den VfL Wolfsburg, trotz der Überzahl also. Paderborner muss man natürlich so ein bisschen rausrechnen, weil die ja mit einem Mann weniger unterwegs sind. Ich habe das mal hochgerechnet, wenn der Kollege Holtmann, der da vom Platz gegangen ist, wenn der durchgespielt hätte, dann hätte der eine Laufleistung erzielt, die dann in der Gesamtsumme ein Ergebnis gehabt hätte, das unter dem vom VfL gelegen hätte. Das ist natürlich alles ein bisschen hätte, könnte, wäre, wenn und theoretisch. Aber das spricht eher dafür, dass der VfL auch läuferisch da eine gute Partie abgeliefert hat und auch mehr geleistet hat als der Gegner. Trotzdem fließt es natürlich nicht in die Lenny-Serie ein, so ein Spiel. Naja, also hätte, wenn und aber. Ne? Ich finde das interessant, dass wir aber 18 Fouls gespielt hatten, Paderborn 15, dass wir 15 Mal gefoult wurden, Paderborn 17 Mal. Also das ist schon interessant, dass man gefühlt nur auf die Socken gekriegt hat, aber nur rein jetzt statistisch gesehen haben wir sogar noch mehr gefoult als Paderborn. Ja, ne? das ist krass. Ne? Und ja, dass wir in Überzahl, was auch eigentlich ungewöhnlich ist, wenn man in Überzahl ist, muss man nicht so oft faulen, außer man verliert oft Zweikämpfe. Also es war für mich, die Statistik spielt schon ein bisschen was wieder, was mich auch während des Spiels sehr genervt hat, war, dass wir die Souveränität im Moment ein bisschen verloren haben. Gut, da ist auch noch die Frage, wo soll sie herkommen mit zwei Niederlagen? Ja, natürlich, im Gepäck, ne? Klar, wir haben schon, und das ist das, wir haben auch echt viele Nackenschläge kassiert. Ne? Wir haben auch wirklich dann im Spiel nicht unbedingt das Spielglück auf unserer Seite gehabt. Es ist einfach, wir haben so ein bisschen auf der Fresse bekommen und dadurch tut dieser Sieg umso mehr gut. Ja. Also, nee, das auf alle Fälle. Ja. Deswegen lass uns da auch noch mal ein bisschen auf die Spieler drauf gucken, von den Zahlen her. Daniel Ginzek, Passquote 50%, Zweikampfquote 33%, keine überragenden Werte, aber zweimal aufs Tor geschossen, beide drin. Mhm. Ja? Und da haben wir nämlich den Grund, warum wir aus meiner Sicht in Paderborn auch gewonnen haben, ist die Effektivität gewesen. Wir haben uns dann halt mal die Tore gemacht, die Chancen, die wir hatten, und weil wir ja selber nach zwei Standardsituationen getroffen haben, ja, beides mal ein Freischuss von Maximilian Arnold, einmal direkt verwandelt, einmal reingebracht, also das hatten wir ja sozusagen auch schon länger nicht mehr. Komme ich auch gleich nochmal gesondert drauf, aber was du gesagt hast, das möchte ich mal kurz erklären. Diese mangelnde Souveränität hat für mich mit einem Punkt besonders zu tun, und das ist die Passschwäche im zentralen Mittelfeld. Josua Gilavogui, gelb-rot gefährdet, Glück gehabt, dass er nicht runter musste, sich sehr zurückgehalten in der zweiten Halbzeit, wie ich fand, da nur in den Raum zugelaufen. Aber da schaut man dann drauf, der ist der Beste im Mittelfeld gewesen, der eine Passquote von 82% hatte. So. Wenn du aber auf den anderen Positionen mit Xaver Schlager jemanden hast, der nur eine Passquote von 65% hat und auch Maximilian Arnold mit 67%, dann kannst du diese Souveränität aus meiner Sicht in der Zentrale nicht entwickeln. Mhm. Und das ist für mich so der Knackpunkt, warum dann die Bälle nicht so beim Mitspieler ankamen und dass du die Paderborner nicht so ausgespielt hast, wie du es halt eigentlich hättest machen müssen mit einem Mann mehr. Und da gilt es auch dran zu arbeiten, insbesondere bei uns dann im zentralen Mittelfeld, die drei in der Mittelfeldkette müssen an ihrem Zusammenspiel und dann vor allen Dingen auch an der Art und Weise, wie sie dann den nächsten Pass, wenn sie den Ball erobert haben, dass der zum Mitspieler kommt. Weil das hat man gesehen, das wäre sehr, sehr auffällig. Es macht auf der einen Seite auch Sinn und es macht auch Spaß. Du eroberst den Ball und es kommt sofort der Versuch, den Ball aggressiv nach vorne zu spielen, vertikal, links raus, rechts raus, auf die beiden Stürmer oder aber auch dann durch die Schnittstellen. Das ist ein guter Ansatz, aber das nutzt dir natürlich auch nichts, wenn du dieses Risiko immer gehst und sofort ist der Ball wieder weg. Dann nutzt dir dein Ballgewinn, den du vorher hast, auch nicht, sondern da muss dann auch überlegt der Ball zum nächsten Spieler gespielt werden, wie es dann ja beim 2:1 auch der Fall gewesen ist, was dann Schlager ja super aufgelegt hat auf Daniel Ginzek. Ja, das ist so ein Stück weit, wir wollen einen Spielstil spielen, der sehr attraktiv sein kann, wenn er funktioniert. Aber so, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ne? Also spiel die schnellen Pässe, spiel in die Spitze. Richtig, sei aber mutig, das Risiko... Aber halt das Risiko in Grenzen und spiel ja eine über 80%ige Passquote. Richtig. Es ist schwierig. Aber ne? In dem Fall ist es ja so, du hast ja geführt. Du hast ja 2-1 geführt, hast dann sogar 3-1 geführt. Ja. Und dann erwarte ich von unserer Mittelfeldreihe, dass die Pille laufen lässt und die Paderborner einfach nur noch nicht mehr hinterherkommen. Das ist das, was man, glaube ich, auch erwarten kann. Ja. Und das ist jetzt auch nicht überkritisch oder so, sondern das ist etwas, was die Mannschaft aus meiner Sicht leisten muss. So, Maximilian Arnold hatte ich eben schon mal abgesprochen, auch fast 12 Kilometer Laufleistung, auch wieder sehr guter Wert. Hat ja natürlich auch dann getroffen mit seinem Freistoß, super Freistoß, und den hören wir uns jetzt auch nochmal eben an bei Wölfe Radio Arena Live. Ja, Freiball ist freigegeben. Arnold läuft an, schnippelt ihn rein. Der ist Tor! Gut! Und der ist Tor! Der ist im Tor! Traumtor von Maximilian Arnold. Das ist ja wie eins Lionel Messi, würde ich mal sagen. Und der VfL Wolfsburg geht 4:2 in Führung. Was für ein traumhafter Freistoß von Maximilian Arnold. Und jetzt gehen die Köpfe runter bei Paderborn. Aber auch verständlich, wenn man so ein Tor noch kassiert. Hier kurz, ja, nach der 76. Minute. Und der VfL stellt den alten Abstand wieder her mit 2 Toren. Nach einer super Einzelleistung von Maximilian Arnold. Den hat er sich zurechtgelegt und genau. Dann einfach schön rein. Da kannst du auch als Torwart gar nichts machen. Ja, die klassischen Dinger schön über die geschossen. Mauer. Dann kommt er wieder runter und dann hat er ist das Ding drin. Finde ich klasse, dass er auch wieder getroffen hat. stand ja auch ein bisschen in der Kritik, was so die Ausführung der Standardsituation angeht. Jetzt haben wir getroffen nach zwei Freistößen. Auch wieder, also da kann man das, da muss man es auch mal loben, wenn man sonst immer sagt, ja. was flankt er da rein, also gerade bei den Eckbällen und so. Aber da, das war natürlich dann auch mal wieder gut. Kommen wir mal auf das Thema Personal nochmal zu sprechen. Stichwort, gab ja Änderungen vor dem Spiel, Babu erwartungsgemäß raus. Wie hast du William gesehen, dann als ja, unauffällig. Er war sehr unauffällig, fand ich. Ja, okay. Und Admir Mehmedi war ja dann halt auch drin hinter der Spitze mit Renato Steffen, der dann auch als zweiter Spitze mit agiert. Der hat ja überall schon gespielt, glaube ich, der Schweizer in dieser Saison. Also was, im nächsten läuft er noch anstelle von Kun Castells auf, habe ich mir so gedacht. Das ist klar. Wie siehst du die personellen Veränderungen oder glaubst du auch, dass die Truppe, die jetzt gegen Paderborn gewonnen hat, dass die am Samstag auch dann wieder auflaufen wird? Also gibt es Gründe zu wechseln, sagen wir es mal andersrum. Na gut, jetzt muss man gucken, wie Düsseldorf überhaupt grundsätzlich spielt. Also ich habe mir jetzt noch und nicht, ob Weghorst wieder fit ist. Genau, ob Weghorst fit ist. Ich glaube schon, dass er, das ist ja so Glasner-typisch, dass er dann schon nach einem Sieg oftmals dieser Mannschaft wieder 1-2-1 vertraut hat. Siehe Jean-Victor oder andere Spieler, die durchaus nicht immer überzeugt hatten, aber nach Siegen wurde wenig verändert. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er mit dieser Mannschaft wieder spielt. Eine vakante Personalie wird sein, auf jeden Fall Weghorst und Ginczek. Wie geht man damit um? Oder auch, wie kriegt man den Brikalo auch mit Steffen dort vereint? Man wird sehen, ob ein Steffen spielen wird. Kann ich mir gegen Düsseldorf gut vorstellen, weil wir dort ja eigentlich auswärts spielen, wo wir ja doch durchaus nicht zu Hause. Ja, wir spielen zu Hause, ich Düssel. Ja, ach Mensch, bin ich doof. Aber wir werden spielen, natürlich, dass die Düsseldorfer sehr tief wahrscheinlich hinten drin stehen werden. Ich tippe, dass er vielleicht, dass Steffen eventuell wieder raus durch Brikalo ersetzt wird, dass dort was passiert. Das sind die zwei Positionen, aber im Mittelfeld, da sind die drei Mittelfeldspieler gesetzt. In der Verteidigung kann der Pongracic, ja, genau. Der könnte wieder rauskommen, weil wir brauchen definitiv Stabilität. Das 3-2 auch darf nie so fallen. Ne? Dort sind die zwei, wir haben drei defensive zentrale Mittelfeldspieler, wir spielen eine Viererkette und in der Mitte hat er eine freie Schussbahn und kann sich die Ecke aussuchen. Ja, lag natürlich in dem Fall daran, Fehlpass von William auf dem rechten Flügel, wollte Arnold, der ja aus der Mitte rausgerückt war auf den rechten Flügel, Ball wird abgefangen und dann ist niemand mehr in der Mitte, weil sowohl Gilavogi als auch Schlager auch vorgerückt sind und die Innenverteidigung kommt nicht rechtzeitig raus. Ja. So, deswegen kann er da durchmarschieren und einfach abziehen. Aber generell Eindruck Pongracic zum Debüt? Ja, da ist mit Sicherheit Potenzial. Er wurde ein bisschen ins kalte Wasser geschubst. Ich fand jetzt sein Debüt nicht überragend. Er hat ganz gute Zweikampfwerte, glaube ich, gehabt. Dann am Ende eine Passquote war auch ganz okay. Also theoretisch war es gut. Praktisch ist noch Luft nach oben. Ich glaube, er hat das selber auch im Interview gesagt, dass er auch noch tierisch nervös war. Das fand ich schon interessant. Gucken wir mal, Passquote 83%. 83% Passquote ist guter Wert und 67% Zweikampfquote für einen Innenverteidiger auch gut. Wobei man natürlich immer sagen muss, ne, in Unterzahl, die Paderborner unterwegs, da tut sich vielleicht manchmal auch ein bisschen leichter. Aber du hast es angesprochen, Marin Pongracic am Mikrofon auch nochmal sich geäußert zu seiner Leistung nach dem Spiel. Ich war dann in der einen oder anderen Situation heute sehr unsicher oder sah sehr unsicher aus, aber ja. Ich will keine Ausreden suchen, aber klar, ich habe lange nicht mehr 90 Minuten gespielt und ich war heute nicht zufrieden mit dem, was ich gezeigt habe. Aber großes Lob an die Mannschaft, dass an erster Stelle, wir haben 3 Punkte mitgenommen, das ist das Wichtigste. Ich werde natürlich alles geben im Training, werde an mir arbeiten, wie jeder andere und werde versuchen, die Dinge, die ich heute falsch gemacht habe, besser zu machen. Ja, also er auch durchaus sieht das ähnlich, dass da noch ein bisschen Luft nach oben ist. Nervosität muss man ihm da, glaube ich, auch ein bisschen zugestehen, aber seinem Bundesliga-Debüt insgesamt. Also ja, Luft nach oben geht natürlich auch, glaube ich, für die gesamte Mannschaft. Und dann wollen wir natürlich nochmal das Beste hoffen, dass wir dann gegen Düsseldorf da nachlegen können, weil sonst war der Sieg gegen Paderborn nicht so viel wert. Ich fand, vielleicht noch kurz ergänzend, ich fand das von in dem Interview, was er bei der Watz gegeben hat, der Pongracic. Der Marin. Dass er einen Spieler an der Seite hatte mit Robin Knoche, der eine Souveränität, eine Gelassenheit oder eine Sicherheit ausgestrahlt hat als gestandener Bundesligaspieler, fand ich schon eine sehr, sehr interessante Aussage, gerade im Hinblick auf die Vertragszustände, die da gerade herrschen, dass wir so einen Spieler, der so souverän spielt, unter Umständen ablösefrei abgeben, ist für mich ein Sonderthema. was man mal... Ja, wobei man ja sagen muss, also soweit ich das beurteilen kann, der Vertragsbroker um Robin Knoche, sind meine letzten Informationen, dass man ja auch ihm offensichtlich ein Vertragsangebot unterbreitet hat. Also ist jetzt so, dass man verlängern möchte. Allerdings jetzt dann noch die Antwort aussteht, ob das dann die Kondition ist, zu denen er weitermachen möchte. Okay, ja. das müssen wir jetzt mal abwarten, glaube ich auch, wie das ausschaut. Und Robin hat es ja auch selber gesagt in den vergangenen Tagen, auch aufgrund des schlechten Rückrundenstarts ist jetzt nicht die Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, was jetzt da ist. Ehrt ihn natürlich auch, aber klar, auch nicht nur er, glaube ich, sondern auch Fans und Umfeld möchten natürlich auch wissen, wie es zum Spieler, der ja so lange auch bei uns im Verein ist, auch zu den Identifikationsfiguren gehört des Vereins, ja, dann auch, wie es da mit dem weitergeht. Ja, ne, wie gesagt, was hat der 9. Platz mit einer Vertragsverlängerung zu tun? Nö, aber die Art und Weise Situation, der Leistung vielleicht. Ja, aber gut, letztendlich, egal, also ich sag mal so, deine Vertragsverlängerung bei Volkswagen oder wo auch immer, ja, so, die wird ja auch nicht öffentlich diskutiert. Nein. sozusagen. Also das kann dann auch jeder immer selber ausmachen, ob das dann so gemacht werden muss. Aber deswegen, ich bin da mal ganz entspannt und ruhig und am Ende wird es dann, denke ich mal, für beide Seiten die richtige Entscheidung geben. Ich bin deutlich billiger als ein Robin Knoche, das kann man jetzt schon mal sagen. Ja, das kann ich auch bestätigen, weil Wolle sitzt heute wieder umsonst im Wölferadio. Ja, gratis. Kurzpassspiel. Ja, kuriose Nummer von einem Ex-Wolfsburger. Niklas Bendtner wird jetzt TV-Star, wie wir jetzt mitgekriegt haben, soll eine eigene Fernsehsendung kriegen. Und wir haben natürlich bei Wölferadio sehr genau überlegt, wie könnte denn die neue Sendung von Niklas Bendtner denn heißen? Und da machen wir jetzt mal 5 Namensvorschläge. Auf Platz 5 der neuen Sendung für Niklas Bendtner, Bad Bendtner Big Breasts. Ja. Auf Platz 4... The Lord looks for a princess. Auf Platz 3. Bendtners Casting Couch. Auf Platz 2. In Reminiszenz an Niklas Knight. Und auf Platz 1 der Vorschläge, wie die neue Sendung von Niklas Bendtner im Fernsehen heißen könnte. 11-mal am Tag eingelocht und doch kein Tor geschossen. Ungewöhnliches Experiment in der Bundesliga. Und zwar erlaubt der DFB jetzt offensichtlich dem Hamburger SV kontrolliert Pyrotechnik im Stadion abzubrennen während eines Spiels. Was fällt dir denn dazu ein? Im Grunde genommen ist das doch in Hamburg nichts Neues. Da brennt doch schon seit Jahren der Baum. Und Pep Guardiola hat in England auch mal wieder für Schlagzeilen gesorgt. Nach einem Spiel, einer Niederlage, soll er seine Truppe in der Kabine eingeschlossen haben. Kurios, oder? Ja, es gibt es auch hier schon in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga bei Hannover 96. Die nennen das dann Vertragsverlängerung. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio, das spiele ich wieder mit meinem Experten für Fortuna Düsseldorf und das ist der TV-Journalist und auch ehemalige Pressesprecher von Fortuna, Benny Monreal. Grüß dich. Hallo Lars. Ja Mensch du, 5-2 im Pokal, das war ja mal ordentlich, würde ich sagen. Hast du es so erwartet, dann den Erfolg auch in Kaiserslautern? Naja gut, das ist auf dem Betzenberg natürlich immer so eine Sache. Ne? Und dann auch Fritz-Walter-Wetter und Drittligiste, eigentlich waren die Vorzeichen doch nicht so, dass ich da mit einem hohen Sieg gerechnet hätte. Andererseits war mir klar, dass sie da gewinnen müssen und das auch werden. War nur etwas überrascht, als es dann plötzlich 2-1 für Kaiserslautern stand. Das war wohl nicht der Matchplan, aber in der zweiten Halbzeit hat man dann doch gesehen, dass da ein Klassenunterschied war. Insofern ging das auch in Ordnung. In Kombination mit dem 1-1, dem ja eher unglücklichen 1-1, wie ich es wahrgenommen habe, gegen Frankfurt, ist es so, dass Fortuna sich tatsächlich jetzt auch wieder im Aufwind befindet oder ist das nur so ein Strohfeuer aus deiner Sicht? Ja, das ist echt eine ganz knifflige Geschichte eigentlich, weil ich das Gefühl hatte, dass jetzt der Uwe Rösler da jetzt nicht als neuer Trainer zwingend verantwortlich ist. Also das klasse Rauskitzeln einer Mannschaft, die irgendwie total verunsichert ist und so weiter, nämlich auch das 0-3 in Leverkusen. Da ist die Mannschaft ja auch von den Fans in der Kurve gefeiert worden und alle haben gesagt, was ist denn das? Weil das Team vom Kämpferischen die ganze Zeit da war. Es fehlte halt das spielerische Momentum. Das kam dann gegen Leverkusen schon so ein bisschen besser zur Geltung und der Sieg war, der Leverkusener war da auch deutlich zu hoch, fand ich. Und du hast es jetzt gegen Frankfurt, du hast angesprochen, da hast du dann gemerkt, es ist doch entscheidend, wenn du da ein paar Leute hast, die den Ball halten können und ich nenne da mal den Kevin Stöger, der war halt ein halbes Jahr lang verletzt. Der hat sich ja in der letzten Spielminute der letzten Saison, hat er sich ja einen Kreuzbandriss geholt. Und mit Luke Bacchio und Raman, bei dem hat man ja gestern bei Schalke wieder gesehen, weil, wie wertvoll der ist, da sind die drei Eckpfeiler einfach weggebrochen bei Fortuna und die konnten nie kompensieren. Und hätte man den Stöger von Anfang an gehabt in der Saison, ich glaube, wir hätten sicherlich den einen oder anderen Punkt mehr geholt, weil der doch immens wichtig ist. Und jetzt hat er gegen Frankfurt gespielt, gestern auch. Den hat er noch geschont in der ersten Halbzeit und dann ist er in der zweiten Halbzeit reingekommen und dann war schon ein ganz anderer Zug da im Mittelfeld. Und das ist, glaube ich, entscheidend. Das heißt, für dich ist gar nicht so sehr so ein Effekt durch den Trainerwechsel. Die Wölfe-Radio-Zuhörer werden das vielleicht auch mitbekommen haben, dass Fortuna aber einen Trainer getauscht hat und den Kollegen Rösler eingestellt hat. Das ist für dich jetzt aber kein Effekt, diese beiden Spiele vom Trainerwechsel. Ja, aber hier haben auch viele darüber diskutiert. Gegen Frankfurt hätte Funkel die Mannschaft genauso aufgestellt. Man weiß es nicht, aber es lässt vermuten. Also wie gesagt, die Mannschaft ist komplett intakt. Das ist immer noch ein Team. Jetzt wird Rösler vielleicht so in den, ein bisschen taktisch ein bisschen anders spielen. Das hat er auch angekündigt. Und er kann jetzt wieder auf Spieler zurückgreifen, wie eben Kevin Stöger. Und da denke ich, ist das einfach gesagt, wenn es der nächste ist. Es wurden drei neue Spieler verpflichtet in der Winterpause. Und Valon Berisha, der kam ja von Lazio Rom, der hat gegen Frankfurt zusammen mit dem Stöger von Anfang an gespielt. Mein wirklich im Mittelfeld sehr, sehr, sehr souverän gespielt, wie ich fand. Dann auch die Zuschauer sehr begeistert. Und dieser Berisha, muss man sich mal bei YouTube angucken, der hat da gegen England, der ist ja Nationalspieler, kosovarischer, hat er da zwei Hütten gemacht, die waren allererste Sahne, also der ist auch torgefährlich. Und den hat aber der Funkel schon quasi bestellt. Ja, also der kam jetzt nicht durch Uwe Rösler noch Bundesspieler, sondern den hätte der Funkel halt gehabt. Das Erlebnis wurde ihm dann ja letztendlich verwehrt. Und insofern glaube ich, tatsächlich ist es eher eine spielerische Geschichte. Die Mannschaft muss jetzt wieder zueinander finden, spielerisch. Und dann könnte das vielleicht noch klappen mit dem Klassenerhalt. Das ist ja eben schon angesprochen. Die Geschichte mit Friedhelm Funkel ist ja eine richtige Posse. Einen Tag vorher noch ja, geehrt worden als Düsseldorfer Trainer des Jahres. Dann quasi der Rausschmiss. Ist das sozusagen, weil du den Verein ja auch schon so lange verfolgst, so die typische Diva vom Rhein, was der Fortuna wieder abgeliefert hat? Oder warst du da selber auch ein bisschen perplex, wie das dann letztendlich auch mit Friedhelm Funkel abgelaufen ist? Ja, das Lustige war, ich war an dem Abend ja selber dabei und als er da geehrt wurde, 500 Gäste, da waren übrigens auch Klaus Allofs war auch da, Thomas Allofs, aber auch so Leute wie Hans Zach und Hotti Bredemeier, Ex-Bundestrainer im Handball und die haben dem Funkel alle auf die Schulter geklopft. Der war total optimistisch. Da fiel aber schon auf, dass vom Vorstand keiner da war, was normalerweise immer so die Regel ist bei solchen gesellschaftlichen Veranstaltungen hier. Und dann ist er ja auch relativ schnell abgehauen. Das war wirklich eine Posse. Ich glaube eigentlich, im Grunde genommen analog zum vergangenen Jahr, als es ja dann die Fan-Demo gab, weil Fortuna vor der Winterpause abgeschlagen war, dann plötzlich drei Spiele vor Weihnachten gewonnen hatte und im Trainingslager man Funkel dann doch nicht verlängern wollte und dann wurde er rausgeschmissen und dann kamen die Fans und haben gesagt, ist nicht und dann wurde stattdessen ja der Vorstand rausgeschmissen. Ähnliches hätte man fast jetzt auch erwarten können, nur war die Situation ein bisschen diffiziler. Beim letzten Spiel vor der Winterpause gegen Union Berlin, das man unbedingt gewinnen musste, da hat Erik Tommy quasi mit dem Schlusspfiff den Siegtreffer erzielt. Hätte der den nicht erzielt, dann hätten sie den Funkel vor der Winterpause gefeuert. Da bin ich eigentlich ziemlich sicher. Dann hätte man auch sagen können, okay, wir müssen jetzt nochmal einen neuen Effekt, einen neuen Akzent setzen. Dann hat man aber stattdessen den Vertrag verlängert, weil man wieder Angst hatte, dass die Fans dann wiederkommen und den beliebten Friedhelm wieder zurück demonstrieren quasi. Und diesen Effekt wollte man vermeiden. Also hat man den Vertrag verlängert, hätte ja sowieso nur für die erste Liga gegolten. Da kann man mal ins finanzielle Risiko gehen. Und dann hat man und dann haben wir gegen Bremen halt total versagt, warum auch immer. Und insofern konnte man das sportlich dann doch nachvollziehen, dass man gesagt hat, okay, es gab sicherlich die ein oder andere taktische Situation, wo man gesagt hat, da ist er zu ängstlich in die Spiele gegangen, zu viel Sicherheitsgeschichten, unabhängig von dem ganzen Verletzungs- und Personalkarussell, das wir hatten. Und insofern war es diesmal der Aufschrei, glaube ich, in Düsseldorf nicht so groß wie vielleicht bundesweit, weil das natürlich eine lustige Schlagzeile war, dass man eben am Abend vorher, der Tennis stand ja schon lange fest, am Abend vorher feiert und am nächsten Morgen dann jetzt. Also vom Timing wäre das natürlich typisch Fortuna, klar. Wie würdest du denn die Situation dann jetzt für Düsseldorf im Abstiegskampf beschreiben? Also wie optimistisch bist du und wie optimistisch ist man auch generell? Oder ist das so, wenn es dann runtergeht, dann geht es halt runter, weil kennt man ja in Düsseldorf. Ja, lustig ist, ich glaube, wenn ich so die Fans mir anhöre und auch so Kollegen, die das alles schon zigmal mitgemacht haben hier in Düsseldorf, dann ist es eher die Variante, ja, wenn es dann runtergeht, dann geht es halt runter. Das finde ich eigentlich auch ganz sympathisch. Der Vorstand, der keine Düsseldorfer DNA hat, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, der Röttgermann, den kennt ihr ja selber noch aus Wolfsburg, der hat hier mit Fortuna eigentlich nichts wirklich am Hut, das ist ein Job. Und Lutz Pfannenstiel ist jetzt auch nicht gerade der Düsseldorfer Platz spricht. Und insofern, die Liga sehen natürlich das Sportliche und das Finanzielle und das große Ganze. Ich habe mich an dem besagten Abend, wo Fortuna Friedhelm Funkel dann noch, also als er auch geehrt wurde, mit jemandem von der Geschäftsstelle unterhalten. Die haben mittlerweile über 100 Mitarbeiter da und die kennen sich untereinander teilweise gar nicht. Also Fortuna ist viel zu schnell gewachsen als Verein, als Organisation und es ist ja immer noch ein mitgliedergeführter Betrieb. Das ist ja anders als bei euch in Wolfsburg oder bei anderen großen Vereinen. Und insofern sind da jetzt sozusagen zwei Welten, die aufeinandertreffen. Ich glaube, die Mannschaft, die denkt, dass sie es schaffen kann, das ist ja erstmal das Wichtigste. Ich denke, sportlich hat sie durchaus die Möglichkeiten dazu. Wenn ich jetzt mal die letzten drei Spiele mit Leverkusen angucke. Aber es bleibt wirklich so ein bisschen, ein großes Überraschungspaket. Jetzt kriegt der VfL nach dem Spiel gegen Paderborn sozusagen den nächsten Abstiegskandidaten serviert. Paderborn hat es versucht mit megamäßigem Einsatz und übertriebener Härte. Womit wird es denn Fortuna versuchen am Samstag? Ich glaube, Härte ist gar nicht mal Fortunas Spiel. Also ich kann jetzt noch nicht wir haben ja noch einen dritten, ich habe das gegen Skripski noch nicht erwähnt, den haben wir von Schalke, der ist aber verletzt. Aber Zanka Jürgensen, das ist ein dänischer Nationalspieler, ein klassischer Manndecker, der hat gestern zum ersten Mal gespielt, wenn der von Anfang an spielt, der ist mehr so Typ Grätsche, ja, vom Gefühl her. Kahn Eihahn ist jetzt auch kein Kind von Traurigkeit da hinten in der Abwehr. Also da kann es dann schon mal wehtun, aber das muss ja auch sein im Abstiegskampf. Grundsätzlich aber ist das keine Tretermannschaft. Und ich glaube eher, es geht darum, früh zu attackieren mit dem ewigen Ruben Hennings da vorne und dass man halt hoch verteidigt sozusagen und sein Glück mit wehenden Fahnen in der Offensive sucht. Das würde ich jetzt mal taktisch so nehmen, dass er da mit zwei Spitzen spielt, dahinter dann drei offensive Leute und das wird wahrscheinlich die Variante sein. Natürlich viel Kampf muss natürlich da sein. Was viel kritisiert wurde, war die Laufbereitschaft in dem ersten Halbjahr. Die Statistiken Fortuna ist nicht viel gelaufen. Auch das ein Zeichen. Kevin Stöger zum Beispiel in der vergangenen Saison immer der Spieler mit den meisten, mit den größten Laufwerten. Der hat da Kilometer gefressen als Mittelfeldmotor. Und du hast gemerkt, wenn der nicht da ist, dann läuft irgendwie keiner. Also insofern hohe Laufbereitschaft wirst du sehen, aber ich glaube nicht das Ekelspiel. Was tippst du denn dann? Ach du, ich kann mir schon vorstellen, dass wir da wieder unentschieden trennen wie im Hinspiel. Da war das ja auch gar nicht mal so schlecht. Meine Erfahrungen mit Wolfsburg waren ja sonst auch zu Hause nicht immer nur die besten. Du warst ja auch schon dabei. Aber da war ich überrascht, da habe ich gedacht, oh, da knüpfen sie jetzt vielleicht doch da an. Aber das war ja noch ziemlich zu Beginn der Saison, da hatten sie in Bremen gewonnen. Da waren alle schon ganz euphorisch. Aber ich kann mir vorstellen, so ein Unentschieden ist durchaus drin. Sieg wäre jetzt zu viel gesagt. Aber eine krasse Niederlage erwarte ich nicht. Sagt Benny Monreal, er ist TV-Journalist und mein Experte hier im Wölferadio für die Fortuna aus Düsseldorf. Und ich danke dir für das Gespräch. Gerne doch. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. So, Lenny, ich habe auch noch mal eine Frage an dich. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Lidl und Eintracht Braunschweig? Das ist doch ganz klar. Lidl lohnt sich. Fan-Infos. So, und da sei als erstes schon mal auf eine Veranstaltung hingewiesen, die ja schon richtig zu den Traditionen gehört bei den VfL-Fans, nämlich Scampi Sattessen findet statt diesmal, organisiert wieder in der, im Fansaal, im Fanhaus von der Fanbetreuung. Am 20. März findet das statt, von 18 bis 21.30 Uhr kann man sich anmelden zu Liebhaber schmackhafter Meeresfrüchte, kommen da wieder auf ihre Kosten und die Fanbeauftragten laden entsprechend ein. Kostenpunkt 32,50 Euro und dann richtig reinhauen. Seit dieser Woche kann man sich Tickets für die Partie gegen den FC Augsburg holen. Das ist am 14. März, soweit ich das weiß. Gucke ich parallel lieber nochmal nach, bevor ich hier Mist erzähle. Jawohl, am 15. März, siehst du, schon passiert. Ist nämlich ein Sonntagsspiel, 18 Uhr. 15. März, dann in Augsburg, Karten, ja, an bekannten Vorverkaufsstellen. Gibt es da bis zum 11. März, dann schließt wieder der Vorverkauf. Und ja, Stehplatztickets 14 Euro, Sitzplatz 25. Da kann man sich dann entsprechend mit eindecken und mitfahren nach Augsburg. Vorher ist aber natürlich noch Düsseldorf am Samstag. Und da ist Wölfe Radio Arena live natürlich wieder am Start. Meine Wenigkeit wird euch dann begrüßen aus der Volkswagen Arena und dann hoffen wir, dass wir die drei Punkte auch da behalten. Mit mir wird jemand kommentieren, davon gehe ich ganz stark aus, wird eine Überraschung sein, verrate ich euch dann kurz vorher. Und ja, hoffe, wenn ihr es nicht ins Stadion schafft, dass ihr wieder mit dabei seid und einschaltet dann beim Spiel Wolfsburg gegen Düsseldorf. Der VfL Podcast. So, damit sind wir am Ende von Wölfe Radio für diese Woche. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Gast von meiner Kitchen Gang, bei Wolfsburg-User Wolle Grün. Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung. Und ja, wollen wir natürlich hoffen gegen Düsseldorf, dass wir da ein bisschen was an den Start bringen. Ja, hatte ich ja vorhin schon gesagt, sonst sind die drei Punkte von Paderborn nicht so viel wert. Auf der anderen Seite wäre es dann aus meiner Sicht dann auch schon der ganz sichere Klassenerhalt. Da haben wir, glaube ich, dann mit unten gar nichts mehr zu tun, weil aus den restlichen 14 Spielen, da werden wir schon irgendwo 6 Punkte holen. Das wäre ein bisschen mager, wenn es dann nicht so klappen würde. Aber da mache ich mir gar keine Gedanken. Insofern müssen wir schauen. Und das wird kein Selbstgänger. Düsseldorf mit dem neuen Trainer haben unter der Woche im Pokal gewonnen. 5:2 Kaiserslautern, wahrscheinlich auch nicht so einfach da, mal eben 5 Butzen zu machen. Insofern aufpassen und ja nachlegen vom Spiel gegen Paderborn. Siehst du ähnlich? Genau, ja, ich sehe das genauso. Ich bin auch relativ entspannt. Wir haben eine klasse Truppe und wir haben einfach nur ein kleines Teil, was wir jetzt vielleicht hoffentlich überwunden haben und wird einen schönen, flockigen 3-0 Heimsieg geben am Samstag. Ja, da lehnt sich jetzt aber weit aus dem Fenster. Mal gucken, wie es dann so tatsächlich kommt. Aber wir werden es erleben. Und ja, ansonsten hoffe ich euch, dass die Sendung euch wieder gefallen hat hier heute im Wölfe Radio. Schreibt mir wie immer bei Wolfsblog oder auch bei Facebook oder sonst wie und euren Anregungen. Oder wenn ihr auch gerne zu Gast sein wollt, könnt ihr uns mehr oder mir auch dann eine E-Mail schreiben. lenny@lennynero.de, falls ihr hier gerne mal mitmischen wollt und auch mal eure Meinung sagen möchtet, gar kein Problem, lade ich euch gerne dann auch mal in die Sendung ein. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen.